Live Talk Radio 0800 220 50 50. Domian im WDR Fernsehen und in 1 Live. 0800 220 50 50. Jo, liebe Leute. Da sind wir wieder. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Schön, dass ihr auch da seid. Heute Nacht haben wir ein festes Thema. Das Thema heißt vermisst, verschwunden, abgehauen. Ich möchte gerne mit Leuten reden, deren Partner zum Beispiel von heute auf morgen abgehauen ist. Und gerne mit Leuten, die einen Menschen vermissen, der auf rätselhafte Weise verschwunden ist. Und ich würde auch noch gerne vielleicht mit jemandem sprechen, der selbst abgehauen ist und vielleicht es so hat darstellen wollen, dass er verschwunden ist und dann ein komplett neues Leben angefangen hat. Also, das Thema heißt vermisst, verschwunden, abgehauen. Unsere Telefonnummer wie immer kostenfrei für euch 0800 220 50 50 oder mailt uns domian@wdr.de. So, jetzt bin ich gespannt auf euch und eure Anrufe. Und die erste Anruferin ist Regine und Regine ist 52 Jahre. Guten Morgen, Regine. Guten Morgen, Domian. Ja, du hast dich auch zu dem Thema gemeldet. Warum? Ja, und zwar, ich bin ein bisschen aufgeregt. Leg mal einfach los, das vergeht gleich. Meine Tochter ist vor 5,5 Jahren von zu Hause weggegangen. Sie hat zu mir gesagt, sie geht zur Schule. Sie war damals auf dem Gymnasium. Wie alt? Damals war sie fast 17. Ja. Und sie hat gesagt, sie geht zur Schule und ich habe auch gedacht, sie ist in der Schule und sonst stehe ich immer auf, mache ihr Frühstück. Diesmal habe ich es nicht gemacht und als ich dann aufgestanden bin und in ihr Zimmer gegangen bin, ja, waren alle Schränke auf. Sie hat alle Sachen, was sie so greifen konnte, mitgenommen und ja, und ich war natürlich vollkommen fertig aus dem Häuschen und ja, hab dann überall angerufen, meine Eltern und eben Schulkameraden und hab dann eben erfahren, dass gar keine Schule an dem Tag war, ja, dass die Kinder frei hatten. Also das war schon klar, dass sie eine ganze Menge Sachen mitgenommen hat, einen Koffer oder ein paar Taschen voll oder so? Naja, also so Oberbekleidung und also der ganze Schrank war jedenfalls leer. Ja, ein bisschen, ja, ist zurückgeblieben, aber... Ja. Und ich habe dann später kam eine Freundin, die klingelte dann bei mir und gab mir eine Telefonnummer, wo ich anrufen sollte. Ich habe dort aber nicht angerufen. Und ich wusste nur später, aber alles erst später, dass sie zu einem, bei uns hier in Berlin gibt es so einen Jugendnotdienst. Hm. Dort kann man aber immer nur so 1, 2, maximal 3 Tage bleiben. Stopp mal eben. Was war das gerade mit der Telefonnummer? Eine Nachbarin hat ja eine Eine Freundin von mir kam vorbei. Klingelt. Eine Freundin von deiner Tochter? Tochter, ja. Die hat dir eine Telefonnummer gegeben? Ja, und dort sollte ich anrufen. Und warum hast du nicht angerufen? Ja, ich weiß nicht. Das war ja dann ein Hinweis, was los ist. Ja, ich habe es nicht gemacht. Ich habe dann aber, wie gesagt, später eine Information bekommen, dass sie in einem Mädchennotdienst oder in einem Mädchennotdienst, glaube ich, nennt sich das. Ja, woher hast du die Information bekommen? Ja, das hat man mir auch wieder zugetragen durch eine Freundin. Ja. Und dann habe ich angerufen und ich wollte mit meiner Tochter sprechen. Man hat mir meine Tochter nicht gegeben, hat mich dann zu einem Gespräch dorthin gebeten. Ich bin dort auch hingegangen mit meiner Bekannten, wollte unbedingt meine Tochter sehen. Man hat mir meine Tochter nicht gezeigt. Ich habe immer wieder drum gebettelt, dass man mir doch meine Tochter zeigen soll, dass ich mit ihr sprechen kann. Und nein, haben sie gesagt, also sie können ihre Tochter nicht sehen. Und dann kam sie in ein Heim. Ich weiß nicht, in was für ein Heim. Ja. Und dort bin ich dann nochmal vom Jugendamt informiert worden, auch zu einem Gespräch, bin dort auch mit meiner Bekannten hingegangen und habe dann eben auch wirklich wahrheitsgemäß geschildert, was vorgefallen ist. Was war denn vorgefallen? Naja, also wir hatten zuvor einen heftigen Streit, meine Tochter. Wie war denn das überhaupt, das Verhältnis, so generell? Sehr gut. Sehr gut. Wir waren wie siamesische Zwillinge. Und Einzelkind? Ich habe noch einen Sohn. Ja, und aber es war dann ein Streit vorweggegangen, bevor sie... Ja, und zwar, sie wollte in die Disco mit ihren Freundinnen. Ich habe ihr das nicht erlaubt. Ich habe gesagt, sie soll erstmal ihr Abitur fertig machen. Und ja, also es gab dann eben eine Auseinandersetzung. Also ein klassischer Streit eigentlich. So ja. In dem Alter, ne? Also ja. Auch nicht so was ganz Schlimmes. Und sie hat dann also nicht mit mir gesprochen, eine Woche lang. Sie hat nicht guten Tag, nicht auf Wiedersehen, gar nichts. Und nach dieser Woche ist sie abgehauen? Nein, und dann nach einer Woche, also ich wusste nicht mehr, was ich tun sollte. Ich habe immer wieder versucht, mit ihr zu reden und habe gesagt, sprich doch mit mir. Warum redest du denn nicht mit mir? Und das war ihre Taktik, weißt du? Wie viel Zeit ist denn vergangen, von eurem Streit bis zu ihrem Abhauen? Also, ja, also sagen wir mal, der Streit, ne, eine Woche später oder eigentlich 2-3 Tage später. Also wir hatten denn diesen Streit, ich habe dann abends sie noch gepackt am Oberarm, nach einer Woche habe ich sie am Oberarm gepackt und am Pferdeschwanz, habe dann die Hundeleine von unserem Hund genommen, habe ihr die über den Po gezeckt und habe gesagt, sprech mit mir, ich werde wahnsinnig. Und sie hat nicht mit mir gesprochen und dann 2 Tage später war sie weg. So, das Ganze war vor 5,5 Jahren. Ja. Hast du sie seitdem wiedergesehen? Nein, also... Nein, weißt du, wo sie ist heute? Nein, gar nicht. Und sie hat sich nie bei dir gemeldet? Nein, und ich habe ich habe jetzt Briefe bekommen von der Krankenkasse. Meine Tochter war immer bei mir mitversichert, habe Briefe bekommen von dort und dort hat man mir mitgeteilt, dass ein Arzt ein Antrag auf eine Therapie gestellt hat. Ich habe dann gefragt, um was für eine Therapie es sich handelt. Dort hat man mir gesagt, sie sei psychisch krank und sie sei eben nicht mehr bei mir mitversichert, weil sie keine Schulbescheinigung oder Studiumbescheinigung vorgelegt hat. Ja, so, nun ist ja nur so viel Zeit vergangen. Das ist ja nun eine erwachsene ja. Frau. Ich mache mir nur Gedanken, weil sie... Na, weißt du, was ich mir für Gedanken, was du mir erzählst? Da ist ein gutes Verhältnis. Du sprichst von siamesischen Zwillingen. Ja. Also ein ganz enges Verhältnis. Und da ist einmal so ein heftiger Streit. Ja. Das kann ich nicht glauben. Und dann macht die Tochter so einen gravierenden Einschnitt und meldet sich 5,5 Jahre nie wieder bei der Mutter. Kann ich mir gar nicht vorstellen. Also sie ist von mir praktisch überfürsorglich. Ja, aber weißt du, wenn man... Zu viel. Na gut, aber wenn man als Kind so einen Schritt unternimmt, muss man doch so einen Widerwillen gegen das Elternhaus haben, dass mir die Worte dafür fehlen. Ja, ich meine, sie hatte auch sehr schlechten Umgang. Sie hatte, also so wie sie mir immer berichtet hat von ihren Freunden, wie es zu Hause da so zuging. Ja, na gut, aber sie ist jetzt eine erwachsene Frau. Ja, jetzt, aber damals war sie eben noch... Ja. Es hat uns alle getroffen, wie der Blitz nicht... Was ist mit ihrem Vater? Ja, ihr Vater, also sie war 3 Jahre, als wir uns getrennt haben. Und der Vater ist, damals war er trocken, jetzt hat er wieder angefangen zu trinken, er ist Alkoholiker. Und bei dem hat sie sich auch nie gemeldet? Der hat sich nie gemeldet, also sie war 3 Jahre, als ich mich von ihm getrennt habe. Ja, also er hat sich nicht gemeldet und sie bei ihm offensichtlich auch nicht? Doch, jetzt soll, wie ich erfahren habe, soll da wohl das Jugendamt... den Vater mit eingeschaltet haben. Ob sie Kontakt haben, das weiß ich nicht. So, im Klartext heißt das, du weißt überhaupt nicht, wo deine Tochter lebt. Aber Gott sei Dank lebt sie aufgrund des Bescheides, von dem du gerade gesprochen hast. Ja, aber Domian, sie ist nicht krankenversichert. Sie hat sich nicht beim Arbeitsamt, nicht beim Sozialamt gemeldet. Von was lebt sie? Das wissen wir nicht. Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Aber sie will mit dir keinen Kontakt haben. Das finde ich so erschütternd. Ja, und ich mache mir jetzt große Sorgen. Ja, klar. Denn die Krankenkasse hat gesagt, ich bin zur Mithilfe verpflichtet. Denn die Therapiestunden, die sie wohl jetzt schon begonnen hat, müssen ja bezahlt werden. Mhm. Und die Krankenkasse hat gesagt, es besteht kein Versicherungsschutz, weil sie sich nicht meldet. Ich habe dann den Vater angerufen, er war nicht erreichbar, hatte auf seinem Anrufbeantworter 2 Nachrichten hinterlassen. Er möchte bitte seiner Tochter sagen, sie soll sich unbedingt bei der Krankenkasse melden. Mhm. Und ich habe auch die Freundin angerufen, habe gesagt, bitte sag es ihr. Hast du große Sorgen um dein Kind? Ja, ich habe große Sorgen. Das verstehe ich. Und hier, die Redaktion hat mich schon gefragt, warum ich nicht zur Polizei gegangen bin, eine Vermisstenanzeige gestellt habe. Ich habe Angst, wenn man sie findet und ich diese Anzeige mache und die Polizei sagt, deine Mutter hat hier eine Vermisstenanzeige gestellt, dann hasst sie mich ja noch mehr. Dann hasst sie mich ja noch mehr. Wenn ich bloß wüsste, warum sie dich hasst. Wenn ich das bloß wüsste. Ich weiß es auch nicht. Aber du musst mal noch strenger in dich gehen. Ich glaube das nicht, dass das mit diesem einen einzigen Streit zu tun hat. Das glaube ich einfach nicht. Das gibt's nicht. Jeder von uns hat sich mit den Eltern schon gestritten früher, wenn es ums Ausgehen ging. Aber das hat also meine Tochter ist sehr, sehr sensibel, Domian. Sie ist außerdem noch krank. Sie hat eine Autoimmunkrankheit. Die Schilddrüse löst sich bei ihr auf. Sie war damals oft im Krankenhaus. Ja. Und ich überlege gerade, Regine, was können wir tun? Ja, ich möchte... Was können wir tun? Ich denke vielleicht, wenn sie mit dem Vater zusammen war, vielleicht ist sie jetzt noch in schlechter Gesellschaft, vielleicht ist sie auch Alkoholikerin. Ich weiß es nicht. Ich möchte ja diese Anzeige tun, aber ich möchte auch nicht, dass meine Tochter mich noch mehr hasst, ja, wie sie mich schon hasst. Was können wir tun für dich? Ja, ich weiß nicht. Gibt es nicht irgendwo Beratungsstellen oder wo ich mich irgendwo hinwenden kann? Können wir überlegen im Hintergrund, dass wir dir vielleicht da ein wenig helfen können, in der Tat. Ich denke gerade noch was ganz anderes. Vielleicht, wir haben schon die verrücktesten Zufälle hier erlebt, hat deine Tochter dich jetzt sogar hier gehört? Wäre möglich. Das wäre möglich, ja. Du hast die Möglichkeit, nehmen wir mal an, das wäre so und sie würde uns jetzt zuhören. Dann hättest du jetzt die Möglichkeit, etwas zu ihr noch zu sagen, sie anzusprechen. Ja gut, also meine Tochter heißt Rebecca. Also Rebecca, wenn du mich jetzt hörst, hier ist deine Mutti. Ich würde dir gerne helfen. Ich weiß nicht, ob du in Schwierigkeiten bist oder nicht. Leider hast du nicht mehr meine Telefonnummer. Und ich weiß auch nicht, ob du noch weißt, wo ich wohne. Aber ja, du hast vielleicht meine Postfachanschrift. Schreibe mir, sage mir, wo du bist, dass wir zusammen sprechen können, Rebecca. Du kannst jederzeit zu mir kommen. Okay, also wenn es wirklich so sein sollte, was natürlich wunderbar wäre, und Rebecca Kontakt zu dir haben möchte, kann sie diesen Kontakt auch über uns dann natürlich bekommen. Ja, natürlich. Wenn sie deine Nummer nicht hat. Ansonsten überlegen wir mal im Hintergrund, wie wir dir noch etwas weiterhelfen könnten, liebe Regine. Dafür legst du bitte auf und wir melden uns gleich nochmal bei dir. Das heißt, meine Psychologin Sabine ruft dich an. Darf ich noch ein Autogramm von dir? Sehr gerne. Da sagst du der Sabine deine Anschrift. Gut. Alles Gute und viel Glück wünsche ich. Danke, Domian. Tschüss. Ebenfalls. Wiederhören. Unser Thema heißt vermisst, verschwunden, abgehauen. Möchte gerne mit Leuten reden, zum Beispiel deren Partner so von heute auf morgen abgehauen ist. Das erlebt man ja oder hört man immer wieder, dass aus heiterem Himmel ein Partner einfach weg ist. Man weiß zwar dann, wo er ist, aber weg in dem Sinne, dass er sich getrennt hat aus der Ehe, aus der Beziehung. Dann gerne auch mit Leuten, die einen Menschen vermissen, der auf rätselhafte Weise wirklich verschwunden ist und man überhaupt gar nichts mehr weiß. Und gerne auch mit jemandem, der verschwunden ist und der vielleicht bewusst verschwinden wollte, um ein ganz neues Leben anzufangen. Man liest das ja immer wieder bei großen Naturkatastrophen, dass Menschen dieses als Chance in Anführungszeichen oder als Gelegenheit nehmen, sich verschwinden zu lassen, um dann vielleicht in einem ganz anderen Umfeld unter ganz anderen Bedingungen einen Neuanfang zu machen. 0800 220 5050, wer gerne hier anrufen möchte, das ist natürlich kostenfrei, oder mail domian@wdr.de. Hier ist Marion. Marion ist 43. Guten Morgen. Guten Morgen, Domian. Hallo Marion. Wer ist bei dir verschwunden? Ja, vor fast genau 27 Jahren mein Bruder. Vor 27 Jahren? Ja. Da war er wie alt? Knapp wurde dann 21 Jahre alt. Erzähl mal, was ist damals passiert? Der ist bei der Bundeswehr in Flensburg gewesen, bei der Marine. Mhm. Und wir bekamen dann damals die Nachricht, er wäre beim Trinkgelage umgefallen und tot. Und das hat man natürlich dann alles geglaubt und man war ja unter Schock und alles. Ich war ja damals erst 17 Jahre alt. Es war dann auch hier eine Beerdigung, was alles so ein bisschen, ja, so zwielichtig war. Es war keiner von der Bundeswehr wirklich vorhanden oder was. Und man hat das alles geglaubt und nachher kam dann ein Obduktionsbericht. Also ist dann gewesen, also vom Rechtsanwalt her. Hm. Und da kamen dann die ersten Zweifel, dass er es gar nicht sein konnte, der da verstorben ist, weil das gar nicht mit ihm zusammenpasste. Ach, also hat die Familie, also ihr, deine Eltern, ja, du, ihr habt dann den toten Bruder, wenn es denn der Bruder war, auch nicht mehr gesehen? Nein, wir durften nicht, nein. Ihr durftet nicht? Nein. Wer hat das verboten? Das war der Pastor von unserer Kirche. Kann der gar nicht verbieten. Ja, hat er aber. Ja. Und der hat nachher dann auch gesagt, also er wollte einen Totenschein haben, da haben meine Eltern gesagt, wir haben keinen Totenschein. Hat er gesagt, oh Gott, der hätte ich ja gar nicht beerdigen dürfen. Also es gab nie einen Totenschein oder irgendwas. Aber er ist doch von der quasi von der Bundeswehr als tot erklärt worden. Naja, also genau, das wissen wir da auch nicht drüber, denn die Todesnachricht kam nicht von der Bundeswehr, sondern von einem Pastor aus Wunsdorf. Mhm. Also es hat uns kein Geistlicher von der Bundeswehr so Sorgen oder was. Aber hat sich denn keiner aus der Familie mit der Bundeswehr, mit den zuständigen Vorgesetzten in Verbindung gesetzt? Doch. Und was war das ja, Resultat? Ja, die haben dann, da kam der Kapitän ist dann damals gewesen, hat gesagt, ja, wir haben schon oft welche vermisst, die haben wir dann ein paar Wochen später wiedergefunden. Also es war alles sehr mysteriös. Und also die konnten das bei der Bundeswehr auch nicht bezeugen, dass er bei einem Saufgelage ums Leben gekommen sein soll? Nein. Wie merkwürdig, wie mysteriös. Ja, und laut der Obduktionsakte war da ein ganz anderer Mensch obduziert worden. Also die Beschreibung passte gar nicht auf meinen Bruder. Der war groß und schlank und dunkelhaarig und derjenige war klein, etwas korpulenter und blond. Also dieser Bericht, kam der zu euch nach der Beerdigung? Das hat der Rechtsanwalt, hat sich das kommen lassen, ja. Das kam nach der Beerdigung. Nach der Beerdigung. Mhm. Ja. Deine Eltern waren natürlich damals wahrscheinlich wahnsinnig traurig und geschockt. Ja. Aber dennoch bestand da nicht so die Neugierde, dass man Kontakt aufnimmt mit anderen Kameraden, die vielleicht dann angeblich ihm waren. Die durften nichts sagen. Von wem? Ja, von der Bundeswehr aus. Ach, also, das gibt's doch gar nicht. Ja, da war Sperre. Wir hatten keinen Kontakt zu. Und es soll angeblich auf deutschem Boden passiert das sein. Das ist in Flensburg gewesen. In Flensburg? Ja. Und es durfte niemand etwas sagen? Nein. Wir hatten Namen von Kameraden, aber die haben geblockt, haben gesagt, wir dürfen nichts sagen. Und dann ist 1984, also 1981 ist das passiert, Ende 1981, am 18. Dezember. Und Anfang 1984 wir sind aus Hannover, ja, die Ecke, und wir haben die neue Presse abonniert und da bekamen wir ins Haus und da war ein Foto von gestrandeten Schiffsleuten aus Bilbao, die sind in Bilbao gestrandet und mittendrin war mein Bruder. Ach. Und da hatten wir den ersten, also Hinweis. Gestrandete Schiffsleute in Bilbao? Ja, die sind bei Sturm sind die gestrandet da. Dort und dann sind die gerettet worden. Deutsche? Das waren Deutsche, das war ein Hamburger Schiff, ja, eine deutsche Reederei. Aber ein ziviles Schiff? Das war ein ziviles Schiff, war ein Frachter, ja. Und da habt ihr euren Bruder wiedererkannt? Ja. Das ist ja Wahnsinn. Und dann? Ja, und dann haben wir versucht, mit der Reederei dann Kontakt aufzunehmen und eben die Namen zu erfahren. Und da haben die uns einen ganz anderen Namen natürlich genannt und ein Bild von jemandem, der gar nicht, also auch nicht, das hatte, also die haben uns versucht, für dumm zu verkaufen damals. Seid ihr denn sicher, dass das... Ja, sind wir. Also sind das Foto war ganz eindeutig, war dein Bruder. Ja, eindeutig. Extrem mysteriöse Geschichte. Ja. Warum stellen sich so viele Fragen? Warum hat die Bundeswehr so eine Geheimniskrämerei darum gemacht? Mhm. Es liegt doch eigentlich auch im Interesse der Bundeswehr, so das klar und eindeutig aufzuklären. Und und Auskünfte eben auch zu erteilen. Ja, das war ja auch dann so, dass dann Zweifel waren wegen der Obduktionsbericht und dann hat der Rechtsanwalt damals, das war 82 oder wann, ja 82 ist das gewesen, versucht dann auch zu sagen, also da stimmt was nicht, wir machen das Grab wieder auf und da hat die Staatsanwaltschaft und Bundeswehr gesagt, dass wir können die Totenruhe nicht stören, das wird nicht aufgemacht. Und das war ja schon das Mysteriöse, dass da was im Argen lag. Also das kann ich mir gar nicht glauben, dass das rechtlich so wasserdicht ist. Ja, war so. Hat meine Mutter noch in Akten. Dass die Bundeswehr oder wer auch immer verbieten kann, dass ihr das Grab öffnet, das kann nicht sein. Ja. Das glaube ich nicht. Ja, war so. Habt ihr denn, ihr hattet auch einen Rechtsanwalt? Ja, wir hatten einen Rechtsanwalt, ja. Und der hat gesagt, das wäre alles so, das wäre so richtig? Nein, der wollte immer wieder... dass das Grab exhumiert wird. Hat der denn gesagt, die Bundeswehr oder wer auch immer kann verbieten, dass das Grab geöffnet wird? Nein, eigentlich nicht, aber es ist nie gemacht worden. Jetzt ist es eingeebnet worden. Also, aber wir haben ja auch, das war damals... Eigentlich, ich glaube jetzt mal so, ich sag's mal so aus dem Lameng heraus, wenn ihr damals noch mehr Druck gemacht hättet, kann sein. Dann wäre da bestimmt mehr passiert. Kann sein, ja. Ja. Aber ihr wart ja natürlich auch geschockt und traurig. Und mein Vater war sehr labil, der ist dann auch kurze Zeit später noch verstorben, also war im Landeskrankenhaus, also er hat das gar nicht verkraftet. Ja, und die Mutter, die war unter Schock, sie hat zwar alles Mögliche versucht und wir haben Detektive geschickt und alles, das waren Spuren in Schweden und in auf den Philippinen und überall ist er gesehen worden, auch wieder nicht oder keine Ahnung. Also das war ganz, ganz extrem. Also, weißt du, wenn dein Bruder vielleicht ein neues Leben hätte anfangen wollen. Ja, da gehen wir von aus. Ja, aber warum deckt das dann die Bundeswehr? Ja, ja, also die letzte Spur, die wir so richtig haben gehabt, das war, ich hatte vorhin zu ihrer Reaktion gesagt, vermisst. Nein, das hieß, bitte melde dich damals. Mhm. Und da war meine Mutter zu Gast und dort hat sich ein Mann gemeldet, der ja praktisch Angestellter von meinem Bruder war. Also mein Bruder war Chef vom von Sprengstoff, er war Sprengstoffexperte bei dem BND und in Kroatien. Und der hatte Kontakte zu meinem Bruder und alles und also das ist die richtige Moment, der war Sprengstoffexperte? Ja, nachher dann, ja. Also das war aber dann schon... Wie nachher? Ja, also später. Wie später? Nachdem er verschwunden war? Ja, also in den 90er Jahren, also war er in Kroatien wohl. Wohl, das nehmt ihr an? Nee, das hat er uns gesagt. Wir haben auch ein Foto von ihm. Beim BND? Hat er uns gesagt, dass er beim... Also das ist ja immer noch mysteriöser. Ja. Und wir haben aber ein Foto von ihm, wo er mit seiner Frau zusammen am Tisch sitzt. Und wir haben auch ein Foto von seiner Tochter und die ist mir aus dem Gesicht geschnitten. Also, das ist wirklich eine extrem mysteriöse Geschichte. Wenn ihr schon einen Geheimdienst mitspielt, dann ist es natürlich wahrscheinlich noch verstrickter. Ja. Hast du irgendeine eine Vermutung, warum der Bruder, wenn er leben sollte oder wenn er damals noch gelebt hat, warum er das der Familie angetan hat? Naja, also eigentlich kann man es nicht so nachvollziehen. Also eigentlich gibt es da keine Erklärung oder war es ein schlechtes Verhältnis zwischen der Familie ja, und ihm? Ja, also ja. Meine Mutter sagte heute selber, sie hat ihn zu sehr eingeengt. Für sie war er der kleine Piddy, also so haben sie ihn genannt. Und die wollt ihn noch klein halten. Also ja. er war noch keine 20 für sie. Er war für sie also, 14 oder was. Und mein Vater gar nicht. Also, die haben sich gar nicht vertragen. Die haben sich gar nicht vertragen? Nein. Haben sich die Eltern, der Vater ist tot, sagst du, ja. Eine gewisse Mitschuld gegeben, dass das so passiert ist? Ich denke mal, jetzt ja. Mhm. Es kann ja wirklich sein, dass da irgendetwas Mysteriöses hintersteckt, was der Bruder aber wollte. Mhm. Vielleicht wollte der in den Geheimdienst gehen oder irgend sowas. Ja, und das hat man dann so geschickt gedreht. Ja. Er hätte es meiner Mutter nicht sagen können, dass er weggeht. Ja. Also das hätte er nie was Herz gekriegt. Aber was für eine Tragik auch, ja. Ne? Was für eine Familientragik. Ja. Ja, das ist, es belastet mich heute noch sehr. Ja, obwohl du natürlich gar nichts dafür kannst. Du warst ja ein Mädel und... Ja, ich war damals 17. Ja, und vorher noch jünger als die Erziehung mit dem... Ja, aber er hat mal zu mir gesagt, da war auch ein Streit zwischen den Eltern und ihm. Und da kam er zu mir ins Zimmer und hat gesagt, mit dir machen sie es mal genauso. Also daran hat man gesehen, dass er darunter gelitten hat. Aber hallo, wenn man das so sagt, ja. Hast du denn deine Eltern auch als sehr, sehr, sehr streng in Erinnerung oder ja, massiv? Streng, sie waren zu übervorsorglich. Vielleicht wie bei der Dame vorher. Also, dass die Eltern das vielleicht gar nicht merken, wie sehr sie Kinder einschränken. Ja, ja. Ich habe selber einen 16-jährigen Sohn und klar passiert es auch mal, dass ich sage, willst du jetzt noch weg oder was weiß ich. Aber man muss es im Rahmen lassen. Natürlich, also. Natürlich. Auf jeden Fall, für dich wäre es natürlich auch eine großartige Sache, wenn der Bruder sich irgendwann bei dir melden würde. Oh, ja. Ne? Das wäre wahrscheinlich ein ganz großes Glück. Ne? Ja. Ist es dein einziger Bruder? Mhm. Ja, traurige und schlimme Geschichte. Ja. Wollen wir nur hoffen, dass es ihm, dass er lebt und dass es ihm gut geht. Ja, ich, das ich ist das Allerwichtigste. Ich würde mich freuen, wenn irgendwie jemand vielleicht sich an ihn erinnert oder was weiß ich. Oder er selber aufgerüttelt ist, ich weiß es nicht. Ich meine, das ist ein großer Schritt nach fast 30 Jahren zusammen. Absolut, okay, ich melde mich wieder. Absolut. Wie hieß damals dein Bruder? Klaus-Peter. Klaus-Peter. Wahrscheinlich heißt er heute auch nicht mehr so. Nein, wahrscheinlich nicht. Mhm. Ja, also wenn irgendjemand da jetzt etwas in Erinnerung hat, hat er es jetzt wahrscheinlich schon verstrickt, die Informationen mit dem, was du gesagt hast. Mhm. Ja. Hoffen wir mal, Marion. Ja, okay. Und danke für den Anruf und alles Gute. Ich danke auch. Auf Wiederhören. Ja, tschüss. Tschüss. Tschüss. Ja, das war gerade so ein Beispiel. Wenn jemand sich hier bei uns melden würde, der, so wie Hans-Peter, was man vermutet, wir wissen es ja nicht, der freiwillig sich hat verschwinden lassen, man muss mal so ausdrücken, der kann natürlich auch gerne anrufen. Wer interessiert, mit ihm zu sprechen, 0800 220 50 50. Ansonsten unser Thema vermisst, verschwunden, abgehauen. Und dann haben wir hier noch eine Marion. Und die Marion ist 52. Hallo Marion. Hallo Domian. Hallo Marion. Hallo. Ja. Schön, dass ich mal durchgekommen bin bei dir. Freut mich, dass du da bist. Ja, ich kann dich leider nicht immer sehen, aber wenn ich dann mal zu Hause bin, dann gucke ich schon. Hm? Du vermisst auch einen Menschen? Nein. Nein. Ich bin jemand, der abgehauen ist. Ah, du bist jemand, der abgehauen ist. Ja. Wie alt warst du? Das war vor 16 Jahren, ich bin also 52, das war 1992. Ja. Also bin ich von meinem damaligen Lebensgefährten, mit dem ich 20 Jahre zusammen war, mit dem ich zwei Kinder habe, bin ich abgehauen. Beschreib das mal. In einer Nacht- und Nebelaktion. Genau. Wie genau war es? Erzähl mal. Ich muss dazu sagen, mein Lebensgefährte war damals Alkoholiker. Mhm. Es waren sehr viele Schläge und Streitigkeiten und das ganze Programm halt, was man so durchmacht, wenn man mit einem Alkoholiker zusammen ist. Mhm. Und es gab im Vorfeld sehr viel Streit den Tag. Er hat getrunken, er hat mich geschlagen und musste ihn dann wieder, weil er damals keinen Führerschein hatte, wieder in eine andere Kneipe fahren und wieder abholen. Er war also sehr betrunken und legte sich dann zum Schlafen. Und vorher gab es also Schläge. Mhm. Und hat gesagt, also wenn du irgendwann mal abhauen solltest, dann lebst du nicht lange. Mhm. Und das heißt, du hattest mal sowas angedroht, ja, dass du schon so ein bisschen in der Luft lag. Ja, ja. Mhm. Also immer. Also schon immer hat gesagt, also du lebst also nicht lange, ohne mich bist du sowieso gar nichts. Und so macht man Menschen also klein. Schon, ja, mhm. Also ich war also ein Niemand. Für mich persönlich war ich immer schon niemand, ne? Mhm. Und dann hatte ich also schon den Knüppel gesehen, der an der Ecke stand. Und habe ich dann irgendwann meine Sachen gepackt, nachdem er eingeschlafen war. Mhm. Habe dann von meinem ältesten Sohn das Auto genommen, habe die Sachen reingepackt. Dann habe ich wieder ein schlechtes Gewissen bekommen, habe die Sachen wieder ausgeräumt, bin wieder in die Wohnung gegangen. Ja. Dann ist er mittlerweile wieder wach geworden, hat war auf Toilette, hat dann irgendwas gemerkt, keine Ahnung, und ich stand so in halb offener Tür, er stand hinter mir und dann holte er eine Pistole raus. Ich kann dir aber nicht sagen, war sie echt, war sie ein Spielzeug, keine Ahnung. In dem Moment habe ich nur noch Hass gespürt, habe die Tür aufgerissen. Er hat also die Kontrolle über sich verloren, weil er halt nicht so stabil war nach dem vielen Alkohol und bin aus der Tür raus und bin weggefahren mit dem Auto von meinem Sohn. Wie alt war dein Sohn damals? Mein Sohn war damals 18. Ja. Und du bist weggefahren? Ich bin einfach weggefahren. Und dann bist du nie wieder in diese Wohnung gekommen? Ich bin nie wieder in diese Wohnung. Wo bist du hingefahren? Ich bin also 50 Kilometer weitergefahren. Ich weiß gar nicht, wie ich dann in diese Stadt gekommen bin. Kann ich dir heute gar nicht mehr sagen. Ich habe also nur geweint. Es war ja mitten in der Nacht. Mhm. Gott sei Dank war nicht so viel Verkehr. Wo hast du dann geschlafen? Im Auto. Im Auto. Und dann am nächsten Tag? Im Auto geschlafen. Ja, und dann, wie ging es dann weiter am nächsten Tag? Bin halt dann so spazieren gefahren, hatte also wirklich gar nichts. Ich hatte, das Einzige, was ich hatte, waren damals 100 D-Mark. Bin dann. Aber so Personalausweis, Kreditkarte und so weiter? Ja, ja. Oder so? Nee, klar, Kreditkarte gab es damals bei uns. Ja, gar nicht. Oder EC. Wir waren sehr arm. Ah ja. Wir waren sehr arm. Ja. Und mein Mann hat nie gearbeitet. Also mein damaliger Lebensgefährte hat nie gearbeitet. Und ich vergesse, da war ja noch ein anderes Kind im Spiel, ne? Genau. Wie alt ist das Kind? 17. Den hast du auch zurückgelassen? Den habe ich auch zurückgelassen, ja. Erzähl es erstmal weiter. Der war zu dem damaligen Zeitpunkt nicht im Haushalt, sondern der war damals in einer Maßnahme vom Arbeitsamt. Ah, verstehe. So, ja. Aber jetzt erstmal, damit wir kapieren, wie das dann bei dir weiterging. Du bist dann also in der Nacht weggefahren, hast im Auto übernachtet. Wie gingen die nächsten Tage dann weiter? Ich hatte eine Bekannte, eine ehemalige Schulkollegin, die in diese Stadt gezogen, wo ich hingefahren bin, und wusste nur so ungefähr, wo sie wohnte, und habe mich dann also irgendwann auf die Suche gemacht nach 3 Tagen, nachdem mein, muss ich fairerweise sagen, an dem mein Geld dann zu Ende ging und ich dann irgendwann mal so gemerkt habe, ich müsste ja mal duschen und das ganze Programm halt, und bin also, habe sie dann auch gefunden. und habe dann da spontan geklingelt. Sie hat mir auch aufgemacht. Und die Mutter lebte dann in dem Haushalt mit drin und sie hatte dann mittlerweile auch ein Kind, was ich nicht wusste. Und konntest du denn dann länger bei der Frau bleiben? Erzähle ich gleich. Und gut, durch die Gespräche und so. Und dann merkte die Mutter, sagte, was ist mit dir los? Das ist irgendwie so, ne? Ja. Und dann habe ich ihr das halt erzählt und dann sagte sie, nee, das geht nicht. Du kannst heute Nacht hier bleiben. Ja. Lass uns das mal nicht zu ausführlich machen, Marion. Sonst werden wir der Geschichte gar nicht so gerecht. Wo bist du denn letztendlich gelandet? Ich bin ganz letztendlich gelandet. Ich habe mir dann nach einer Woche habe ich mir dann ein möbliertes Zimmer genommen, an dem ich jeden Tag mir Obdachlosengeld abholen musste. Ja. Und das Zimmer war dann weit entfernt von der Wohnung deines Mannes? Ja, immer noch in der Stadt, wo ich dann hingefahren bin. Ja. Und habe mir dann möbliertes Zimmer genommen und habe dann nach ein paar Monaten wieder jemanden kennengelernt, habe den auch geheiratet. So schnell? Es hat schon 96 war das. Ja. Das hat dann schon ein bisschen gedauert, bis ich geheiratet habe, aber das war dasselbe Programm, nur andersrum. Es war spielsüchtig, Geld geklaut, mich betrogen, okay, gemacht. Okay. Das vertiefen wir aber jetzt im Moment nicht. Nein. Diese Geschichte, die du gerade erzählt hast, das war 1992. Ja. Hast du diesen Mann jemals wieder gesehen? Ja, einmal habe ich ihn wieder gesehen. Der hat mich gesucht. Ich habe mich damals umgemeldet, aber mit einer Meldesperre, weil er mir angedroht hat, mich umzubringen. Als du ihn wieder gesehen hast, was war das für eine Situation? Nein, er hat das, und zwar ist folgendermaßen, ich hatte ja von meinem Sohn das Auto mitgenommen. Er hat mich angezeigt wegen Diebstahl. Die Polizei hat mich gesucht, hat mich auch gefunden. Und da musste ich aufs Polizeirevier mitkommen und dann haben die gesagt, also er kommt gleich. Und habe ich gesagt, bitte nicht, ich möchte ihn nicht sehen. Und das haben die auch akzeptiert und haben mich dann in einen anderen Raum gebracht. Ja. Dann haben die das Auto da abgeholt. Ja. Mein ältester Sohn hat mich dann überredet, wieder zurückzukommen, was ich dann nicht gemacht habe. Und aber da hast du ihn nicht gesehen dabei? Nein, ich konnte ihn nicht sehen. Also hast du ihn nicht gesehen? Und ich habe Angst gehabt. Ich habe ganz einfach nur Angst. Hast du denn damals kein schlechtes Gewissen wegen der Söhne gehabt, dass du weg bist? Ja. Hast du denn inzwischen dann oder nach dem Kontakt zu den Söhnen aufgebaut? Ich habe den Kontakt aufgebaut. Mein ältester Sohn ist leider drogenabhängig. Gibt es heute Kontakt zu den Söhnen? Sporadisch, also nicht. Haben die Söhne dir das übel genommen? Ja. Ja. Und du konntest, ich meine, du hast es ja hier sehr plastisch beschrieben, wie schlimm es war. Auch mit einem gewissen Abstand konnten sie es nicht verstehen, dass du aus der Not heraus gegangen bist. Teils konnten sie es verstehen. Aber nicht ganz. Nein, ich musste damals auch eine Therapie machen, weil, Wenn du es heute nach so vielen Jahren beurteilst, würdest du sagen, es war richtig oder würdest du es heute schon anders machen? Nein, es war für mich persönlich war es absolut richtig, weil ich wäre kaputt gegangen. Ja. Ich hätte mir das Leben genommen. Gab es denn damals nicht die Überlegung, ich versuche irgendwie die Söhne mitzunehmen? Gut, die waren schon 17 und 18, aber trotzdem gab es die Überlegung. Aber es war ja auch relativ spontan, ne, wie du es gerade beschrieben hast. Es war einfach aus der Not, aber seit ich einfach diesen Tag ich hatte schon immer Angst, aber diesen Tag, das war ein besonderer Tag. Ich kann dir jetzt nicht sagen, was es war. Ich hatte Todesangst. Haben die Söhne dann weiter länger Kontakt mit ihrem Vater noch gehabt? Weißt du das? Ja. Auch ja, heute die noch? Nein. Der Vater möchte gar nichts mehr mit ihnen zu tun haben. Also schlimme Familienverhältnisse, ne? Es war schlimm. Wie geht es dir denn heute? Heute geht es mir, abhängig davon, dass mein Sohn ist, ihm nicht so gut geht, geht es mir sehr, sehr gut. Ich habe einen sehr, sehr lieben Mann vor 10 Jahren kennengelernt, den ich letztes Jahr, wo ich 50 geworden bin, geheiratet habe. Also und, spätes Glück da, ne, kann man sagen. Ja. Und so einen lieben, netten Mann, der mir, ich schäme mich manchmal dafür, dass ich es so habe und mein Sohn halt so schlecht geht, aber Also ich bin wirklich sehr, sehr glücklich. Mhm. So, das ist nach dieser schlimmen Geschichte ist das natürlich ein guter Satz. Hoffen wir, ich wünsche dir, dass du glücklich bleibst, und ich wünsche dir natürlich vor allen Dingen auch alles Gute für deinen Sohn, dass er aus diesem ganzen Kreislauf da herauskommt. Ja, danke. Danke für deinen Anruf, Marion. Alles Gute. Ja, ich danke dir und mach weiter für dich. Tolle Sendung. Ich danke dir vielmals. Auf Wiederhören. Ja. Tschüss. Okay, tschüss. 0800 220 5050, unser Thema vermisst, verschwunden, abgehauen, und verbunden bin ich jetzt mit Erna. Erna ist 60, guten Morgen. Ja, hallo. Hallo Erna. Ja, Bei dir ist jemand abgehauen. Nee, nicht abgehauen. Nee, also verschwunden. Es war auch ein Schiffsunglück, bei dem 28 Menschen spurlos verschwunden. Ein Schiffsunglück? Unter anderem mein Mann. Wann war das? Das war 1978. Was? Genau heute oder morgen, genau, weiß man das gar nicht. Ja. Vor 30 Jahren. Was war das genau für ein Schiffsunglück und wo war das? Das war ein Containerschiff. Das war bei den Azoren. Genau weiß man natürlich auch nicht, wo das Schiff untergegangen ist. Mhm. Und wie gesagt, es... Also das Schiff ist aber definitiv untergegangen? Ja. Es wurde gefunden, ein Rettungsboot und zwei Container, das war alles. Und im Rettungsboot war niemand drin? Nein. Nein. War nur zerschlagen und... Gehst du davon aus, dass dein Mann ums Leben gekommen ist? Natürlich. Ja, natürlich. Ja. Plus 27 andere Menschen. Plus 27 andere Menschen. Mhm. Wann und wie hast du davon erfahren damals? Die Reederei hat mich angerufen, dass das Schiff, ich sag den Namen jetzt nicht von dem Schiff, ne, dass das Schiff Mayday gesendet hat. Das ist sowas wie SOS. Ja, ja. Und kennen wir alle. Ja. Ja. Naja, und dann ging das auch schnell durch Presse und Fernsehen und allen möglichen Kram. Weiß man denn die genauen Ursachen, weswegen das Schiff gesunken Nein. ist? Es gab ja zwei Jahre später eine Seeamtsverhandlung. Da wurde Seeschlag, also schwere See war natürlich und Monsterwelle und was denn da alles. Es wurde nie genau geklärt, nichts, gar nichts. Ich gehe davon aus, dass ihr damals noch gar nicht so lange verheiratet wart. Nee, sechs Jahre. Ich war 30. Wie bist du denn damit dann umgegangen, mit diesem... Ja. Schock. Anfangs ganz, ganz schwer. Kann man gar nicht glauben wahrscheinlich. Ne? Auf und ab der Gefühle, es war ganz furchtbar. Hattet ihr schon Kinder? Nein. Nein. Aber es ging auch, die Suche ging über ein paar Wochen. Und dann die Nachrichten, meine Eltern waren hauptsächlich bei mir. Wir haben alles nur aus dem Fernsehen und Radio erfahren. Ja. Und es war wirklich ein Auf und Ab. Dann hieß es mal, ja, wir haben was gefunden. Und dann stellte sich da das Lüge raus. Und dann rief sogar mal jemand von der Zeitung bei mir an und erzählte, wir haben mit ihrem Mann gesprochen, der ist gerettet. Ach. Ja. Wie, da ruft jemand von der Zeitung an und sagt sowas? Warum? Hat sich nachher rausgestellt, die waren im Ort, hatten sich da wohl irgendwie in der Gastwirtschaft einquartiert und mich dann angerufen. Aber darauf bin ich auch nicht eingegangen. Aber warum haben die das getan? Ein Bericht, Zeitungsbericht. Um an mich ranzukommen und um mich auszuquetschen. Oh, ist das gemein. Über meinen Mann. Ist das gemein, ne? Ja. Vor allen Dingen, wenn jemand in so einer Trauer ist, so etwas vorzunehmen. Es war schlimm, wir haben uns nur abgeschottet. Gab es denn damals schon vielleicht doch Momente, wo du dachtest, ach, vielleicht ist er gar nicht ertrunken. Vielleicht Natürlich. Hat er sich doch irgendwie retten können und ist Natürlich. Irgendwo... Ganz lange Zeit dachte ich, klingelt an der Tür. Aber irgendwann, kannst du es noch sagen, nach wie vielen Jahren oder Monaten? Ja. Bevor wirklich die Realität durchkommt, da vergehen Jahre. Da vergehen Jahre, ja, ja. Weil man immer denkt, es könnte ja ein Wunder geschehen sein. Ja, genau. Ja, weil man ja überhaupt nicht weiß, was passiert ist. Ich stelle mir das auch so sehr schlimm vor, dass man dann auch keinen Ort zum Trauern hat. Man kann ja nirgendwo hingehen, er ist einfach weg. Er ist einfach weg. Ich weiß nicht wie, was, noch nicht mal genau wann. Ob heute oder morgen vor 30 Jahren. Ja, ja, ja. Und dann stellt man sich vor, wie war das? Angst hat er vielleicht erlitten? Gott. Welche Panik und welche... Furchtbar, die sind elend ersoffen, die 80 Menschen. Hast du manchmal, wenn du dann später ans Meer gegangen bist und hast du rausgeguckt... Ich wohne an der Küste. Du wohnst an der Küste. Dass du dann quasi, sowas würdest du zum Friedhof gehen, dass du ans Meer gehst? Nein, das nicht. Nein. Das war dann doch zu weit und zu. Nein, das war bei Azoren und so bin ich auch gar nicht gestrickt, ehrlich gesagt. So. Nun sind viele Jahre vergangen, 30 Jahre vergangen. Ja. Hast du dann nochmal neu geheiratet? Nein. Mm-mm. Oh. Aber weil, gar nicht mal aus dem Grund, sondern nicht unbedingt, weil ich so an meinem Mann hing. Ich würde so heute sogar so weit gehen und sagen, vielleicht wären wir gar nicht mehr verheiratet. Nach 30 Jahren weiß man das ja. Weiß man nicht, aber damals wart ihr glücklich zu der Zeit. Ja, damals klar. Ja. Und weißt du, was das noch ganz schlimm war? Dass man die Reise hätte gar nicht antreten müssen. Warum? Was war da? Er hatte zu viel Urlaub. Er wollte seinen Urlaub quasi nacharbeiten. Eigentlich sollte ein anderer die Reise machen. Also kann man fast sagen, das war wie eine Schicksalsbestimmung. Mhm. Es sollte dann irgendwie genau so sein. Ja. Und noch ein Schicksal. Normalerweise, ich als Ehefrau bin ich öfter mitgefahren. Mhm. Ne? Mhm. Und zu dem Zeitpunkt war meine Schwägerin hochschwanger, hat ihre Arbeit aufgegeben und ich habe ihre Arbeit angetreten, sonst wäre ich auch mitgefahren. Dann hattest du einen großen Schutzengel um dich rum. Mhm. Ja. Mann, auch eine sehr harte Geschichte. Jo. Mann. Liebe Arne, danke dir, dass du angerufen hast. Ich wünsche dir alles Gute. Schöne Grüße in den Norden. Ich danke dir. Von hier aus. Du bist ein toller Mensch. Ach, wie nett. Dankeschön. Tschüss. Tschüss, Anna. 0800 220 50, das ist unsere Telefonnummer. Und unser Thema heißt vermisst, verschwunden, abgehauen. Und der nächste Anrufer ist Horst. Und Horst ist 67. Hallo, Horst. Hallo. Hallo, Horst. Du erzählst mir auch von jemandem, der verschwunden ist? Ja. Ja? Wer ist es? Das war meine Lebenspartnerin. Mhm. Ist genau auf den Tag vor 14 Tagen hier aus Leipzig abgehauen. Ja. Ist nach Siegen runter. Ja. Zu einem Mann hingefahren, den sie mal vor 35 Jahren gekannt hat und auch mit dem im Bett gewesen ist. Hat aber in den vielen, vielen Jahren keinen Kontakt mit dem Mann. Bitte? Hat aber in den vielen, vielen Jahren keinen Kontakt mit dem Mann. Ja, nicht direkt. Also dieser Mensch war verheiratet oder ist noch verheiratet. Ja. Und leben aber jetzt, glaube ich, in Scheidung, so wie ich weiß. Und da ist sie runter. Wie lange wart ihr beiden denn zusammen? Circa 25 Jahre. 25 Jahre? Ja. Wie war denn die Beziehung in der letzten Zeit? Ich bin nun auch noch schwer krank und stehe ja da vor veränderte Tatsachen, weißt du? Ja. Wie war denn eure Beziehung in der letzten Zeit? Die letzten 3 Monate war es ganz schlimm. Da hat sie kaum noch mit mir gesprochen. Sie saß nur am Computer. Da hat sie ge-E-Mailt mit ihm und ich habe all 2 Gespräche mal am Telefon mitbekommen. Und da habe ich bald gedacht, also die geilen sich da am Telefon dermaßen auf. Und da habe ich sie zur Rede gestellt und da sagte sie, das ist alles gar nicht wahr, das ist alles nur, wir haben rumgesponnen und so weiter und so fort. Und dann kam das mal zu der Geschichte, dass sie sagte, sie hätte die Tochter von einer Bekannten von ihr, die hätte Geburtstag oder was. Und da wäre so ein Frauentag da und da treffen sich die ganzen Frauen und da wäre sie mit einmal plötzlich eingeladen gewesen. Da macht sie sich hier noch richtig schick, weil sie die ganze Zeit hat sie sich vernachlässigt im Grunde genommen. Ich weiß schon, was. Weder Haare gemacht, noch sonst irgendwie was. Ja. Ja, und den Tag, also wie sie da zu diesen Frauen da eingeladen worden ist, da ist sie dann hingegangen und ist so also circa nach 3 Stunden wiedergekommen. Also sie war gar nicht bei den Frauen? Dass in der Zeit nämlich der Freund aus Siegen dann da war. Verstehe. Hier in Leipzig. Hast du denn, jetzt ist sie 14 Tage weg. Und jetzt ist sie genau 14 Tage weg, auch urzeitmäßig. Ja. Hat sie abends um 18.30 Uhr abgehauen. Ja. Hat sie dir das angekündigt oder ist sie einfach so gefahren? Sie hat es angekündigt 2 Tage, 2-3 Tage vorher. Ja. Mit der Begründung? Sie braucht mal eine Freizeit von ein paar Tagen. Ja, aber. Und wollte aber dann nach Köln mit dieser Bekannten fahren. Mhm. Und da habe ich zu ihr gesagt, ich sage, pass mal auf, ich sage, du lügst mich doch hier an. Mhm. Ich sage, Köln und Siegen, das ist doch ein Katzensprung auseinander. Gut, wie auch immer. Die Frau hat offensichtlich kein Interesse mehr an dir. Angeblich ja, sie hält mich ja hin. Was sagt sie denn zu dir? Wie hält sie dich denn hin? Sie könnte sich noch nicht entscheiden, sie wüsste das noch nicht so richtig. Ja, ja. Und jetzt, letzten Montag, ist sie hier gewesen mit dem Freund zusammen. Ach, guck. Und hat persönliche Sachen hier abgeholt. Das ist dann ja. Sie brauchte ja mal was zum Wechseln. Und du hast diesen Mann dann auch kennengelernt? Ich habe ihn nicht kennengelernt, sondern ich habe ihn nicht reingelassen. Ja. Ich habe die Schlösser gewechselt hier, weil ich Angst hatte, dass wenn ich beim Arzt oder sonst irgendwie unterwegs bin, ja, dass er mir hier die ganze Bude ausräumt. Also du hast diesen Mann gar nicht gesehen? Ich habe ihn hier draußen bei mir auf dem Hof gesehen. Am da Hof, hat er geparkt, ja, mit seinem dicken BMW. Ja, und als deine Lebensgefährtin ihre Sachen da eingepackt hat, was habt ihr da miteinander gesprochen? Das kann ich dir ganz genau sagen, Domian. Wir haben erst ganz vernünftig miteinander gesprochen. Mhm. Ich kann dir auch ganz ehrlich sagen, sie hat auf meinem Schoß noch gesessen. Wir haben uns auch noch geküsst in der Richtung. Mhm. Und ich habe zu ihr noch wortwörtlich gesagt, Angela, was ist? Und was hat Angela gesagt? Sagte, ich brauche noch ein bisschen Abstand. Und seitdem haben wir uns nur zwei oder dreimal jetzt telefonisch noch gesprochen. Wie war da die Stimmung beim Telefonieren? Weil wir irgendwelche behördlichen Sachen noch abklären müssen. Ja, wie war die Stimmung da beim Telefonieren? Sie fragt mich grundsätzlich immer, wie geht es dir? Mhm. Und ich sage, da habe ich zu ihr immer gesagt, ich sage, das kannst du dir doch vorstellen, wie es mir geht. Kann ja auch sein, dass sie... Mir geht's nämlich wirklich beschissen, geht's mir. Ja, es kann ja auch sein, dass sie ein schlechtes Gewissen hat, dass für sie aber die Beziehung vorbei ist und wegen des schlechten Gewissens sie sich nicht traut, ganz klare Aussagen zu machen. Das, was du mir gerade jetzt geschildert hast. Ich vermute nämlich, dass sie jetzt auch zuhört, weil ich habe sie vorhin angerufen und habe gesagt, ich werde versuchen, also über Domian, damit du mal meine Situation auch verstehst. Ja, aber weißt du... Weil ich habe ja niemanden, mit dem ich sprechen kann hier. Weißt du, Horst, Angela darf natürlich nicht aus Mitleid zu dir zurückkommen. Wenn die das soll sie auch nicht, aber ich hätte, wenn es eine saubere Trennung gewesen wäre, sagen wir mal, die sie ein paar Wochen hingezogen hätte, da wäre ich besser darüber hinweggekommen. Ich verstehe, weil das wie ein Schock war. Das sitzt bei mir so fest drin. Mhm. Also ich finde auch, dass man dann ehrliche und klare Worte finden muss. Das muss die Angela auch dir sagen. Nach so einer langen Zeit. Allerdings kann man natürlich nicht erwarten, wenn ihre Gefühle für dich erkaltet sind, dass man die da dann... Ich muss allerdings sagen, durch meine schwere Krankheit bin ich impotent geworden. Wir haben aber jetzt vor kurzem, hat sie zu mir gesagt, Mensch, geh zum Arzt, versuch doch noch so weit wie möglich etwas zu machen. Ja. So, jetzt habe ich etwas gefunden, mir hat ein Arzt etwas gesagt und gezeigt. Mhm. Ja, ich habe das auch hier im Grunde genommen. Ich glaube, Horst, damit wirst du sie auch nicht locken können, wenn die grundsätzlichen Gefühle nicht mehr da sind. Das ist natürlich jetzt sehr rührend von dir, dass du das so versuchst. Das alles Entscheidende ist, was ist in dem Herzen deiner Freundin los? Das ist das Entscheidende. Das muss sie dir sagen. Das ist sie das dir schuldig. Das weiß ich ja nicht. Das ist ja das Schlimme. So, ja, aber du musst damit rechnen, dass sie dir vielleicht sagt, es ist aus. Angedeutet hat sie es mir, ja. Aber sie sagt mir nichts Festes. So, und da gebe ich dir jetzt wiederum recht, dass nach so langer Zeit muss man dem Partner... muss man so viel Traute haben und so viel Rückgrat dem Partner, auch eine solche unangenehme Wahrheit zu sagen und ihn nicht hinzuhalten. Weil sie will jetzt nur Ansprüche stellen, Ansprüche stellen. Mhm. Ja, und Also, ich würde mir sehr wünschen, sollte sie jetzt auch zugeschaut oder zugehört haben, dass ihr beiden wie zwei sehr reife, erwachsene Menschen nochmal ein klares Gespräch führt, ohne gegenseitige Vorwürfe, ja, wo einfach klar gesagt wird, hier stehe ich und da stehst du und das sind meine Gefühle. Und dass ihr euch dann entsprechend da auch verhaltet, wie auch immer das ausgeht. Weil ohne, ich wollte jetzt auch nur mit dir mal reden, ja, weil ich kann hier schlecht mit den Wänden reden. Du bist alleine. Ich bin alleine. Was ist das für eine Krankheit, die du hast? Ach, ich bin schwer herzkrank, also ich habe Herzoperationen, drei Bypässe drauf. Ah ja. Ich habe zwei neue Halsschlagadern. Oh ja, dann bist du ja wirklich... Ich habe einen dreifachen schweren Bandscheibenvorfall. Von oben bis runter zum Gesäß, drei Stück. Ja. Also ich kann mich kaum bewegen. Ich merke schon. Oder schwer bewegen. Ja, also ein sehr angeschlagener Mann, ein kranker Mann. Ja. Das tut mir wirklich sehr leid für dich, vor allen Dingen, dass du in der Situation dann jetzt auch in so private Turbulenzen gekommen bist. Ich kann mir nichts mehr essen kochen, ich kann nicht lange stehen. So, deshalb möchte ich, dass wir jetzt im Hintergrund noch ein bisschen weiter mit dir reden, Horst, damit, wenn du alleine bleiben solltest, dass du nicht alleine bist, dass man dir irgendwie helfen kann. Wir werden jetzt uns ausführlich mit dir unterhalten und mal überlegen, was man tun kann. Ja. Ja, dann bitte ich dich aufzulegen und du wirst von Sabine, eine sehr nette Mitarbeiterin ja, von mir, zurückgerufen. Ja. Dankeschön. Und ich wünsche dir von Herzen... Alles Gute für weiter deine Sendung. Wünsche ich dir von Herzen auch... ich gucke sie sehr auf, weil ich einfach nicht schlafen kann und so weiter. Und da gucke ich da eine Sendung eben gerne. Wünsche dir alles Gute und danke dir für... Ich danke alles auch. Gute wünsche ich dir. Tschüss. Hier ist Anna. Anna ist 28. Guten Morgen, Anna. Ja, hallo. Schönen guten Morgen. Guten Morgen, Anna. Du, als erstes habe ich eine Frage. Bitte. Und zwar war doch eben diese Frau mit dieser Bundeswehr. Hast du das wirklich geglaubt? Ja, natürlich. Ehrlich? Ja, es ist eine sehr verworrene Geschichte. Nicht, das gibt es gar nicht. Ich habe nämlich auch zum Beispiel mal, ich nicht selber. Na, warum sollte diese Frau mich anlügen? Das ist ein Schicksal der Familie. Ich vermute, dass die Familie selbst nicht richtig durchblickt, was für seltsame Dinge da vorgefallen sind. Es wird nicht die Bundeswehr schuld sein. Es ist irgendwas anderes Verworrenes. Aber lass uns über dich reden. Ja, genau. Nicht, dass wir so viel Zeit... Ich wollte nur fragen, ob du das wirklich dann glaubst, wenn sowas ist. Also das war nur ein reines Interesse. Okay. Aber bei mir ist es so, meine Tochter sitzt neben mir, die ist 10 Jahre alt. Und ich habe noch ein kleines Mädchen, die ist 1 Jahr alt. Und mein Mann, der ist 2006 abgehauen, ja. 2006, das ist der Vater von der Größeren? Nein, von der Kleinen. 2006 und die Kleine ist jetzt 1 Jahr. Ah ja, gut, okay, Jahr dann kommt so, ja. Und dann kriegt er... Nee, das kommt doch nicht hin, wenn der 2006, dann kommt es aber so haarscharf hin, ne, dass er der Vater ist. Der ist der Vater, das weiß ich. Ja, okay. Ich weiß genau, wer der Vater meiner Kinder ist. Ja. So. Und dann ist der abgehauen nach Kentucky. Da habe ich dann auch eine Karte von ihm bekommen. Stopp, und so. Der ist abgehauen nach Kentucky? Ja. Nach Amerika? Ja. Wieso dahin? Das weiß ich nicht. Wie, auch von heute? Da war keine Verbindung zu. Nein, es war so, ich war arbeiten, ganz normal. Ich habe einen Friseursalon, ne? Und dann ist er abgehauen und also ich bin dann nach Hause gekommen, abends um circa 6:30, ich weiß es gar nicht mehr ganz genau, da bin ich zu Hause gewesen und dann habe ich nur diesen Zettel, es tut mir leid, hatte ich auf dem Küchentisch liegen. Und dann habe ich gedacht, naja, der ist bestimmt in der Kneipe oder so oder was weiß ich, ne? Dann habe ich gewartet und dann habe ich eine Woche gewartet, 2 Wochen gewartet. So, und na, aber da, nach einer Woche ist man ja schon in Hoch... Ach, Spannung. Ich bin durchgedreht. Ich nach 2 Tagen wäre ich schon... Ja, natürlich, aber ich war ja nach 2 Tagen bei der Polizei und dann haben die gesagt, so schnell machen die das. Ja, so ist das. Ja. Und ist ein erwachsener Mensch und so. Naja, und dann, das hat mich auch irgendwie so, das hört sich jetzt ganz blöd an, was ich jetzt sage, ne? Aber der hat immer dieses Lied gespielt. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Natürlich kennst du das. Von Udo Jürgens. Ich war noch niemals in New York. So. Und dann, ja, er war weg. Und dann kriegte ich eine Karte aus Kentucky. Nach wie vielen Wochen oder Monaten? Das waren 3 Wochen. Nach 3 Wochen. Hatte er denn Geld mitgenommen? Hatte er Sachen mitgenommen? Nein, gar nichts. Wie gar nichts? Da muss er Geld dabei gehabt haben. Nein, Der hat nur ein Flugticket, das konnte ich verfolgen über Frankfurter Airport. Das konnte ich verfolgen, dass er ein Flugticket gehabt hat und so, ne? Ja. Und EC-Karte oder Kreditkarte? Ja, das hat er schon mitgenommen. Ah, ja, aber er hat gar nicht großartig Kontobewegungen gemacht. Das waren nur ganz kleine Beträge, ne? Hattest du denn einen Einblick auf sein Konto? Ja, teilweise. Also wo er denn vermisst gemeldet wurde, dann konnte ich da einsehen, ne? Vorher nicht. So, und dann? Er wurde vermisst gemeldet, aber er hatte sich doch gemeldet aus Kentucky. Ja, aber da ist er nie gewesen. Es war zwar eine Bordkarte da, dass er ins Flugzeug gestiegen ist und so, ne? Das war alles da. Aber angeblich ist er nie angekommen. Und dann kriegte ich auf einmal eine Karte von den Philippinen. Ich habe mich neu verliebt und es tut mir leid, du musst alleine klarkommen, ne? Wie lange wart ihr eigentlich vorher zusammen? 2 Jahre. 2 Jahre. Ja. Und dann. Hat er einen Beruf? Ja, er ist Banker, ne? Er ist Banker. Das heißt also, ist kein armer Mann. Nein, er ist kein armer Mann. Das heißt, er hat vielleicht irgendwo sich Kohle schon ins Ausland geschafft, früher mal. Irgendwie muss da sowas sein. Und ich denke, also ich kann das nur vermuten, ich weiß es nicht, ich bin nie weitergekommen, aber ich denke, dass der irgendwie erpresst oder verschleppt wurde oder sonst was. Also, hast du denn irgendwann noch mal was von ihm gehört? Nie wieder. Nur die Philippinen war das letzte Zeichen. Ja. Wieso? Aber das war auch gar nicht seine Schrift. Ach so. Das war noch nicht mal seine Schrift auf der Karte. Das heißt, dieser Mann ist vermisst. Der ist vermisst. Du glaubst nicht, dass er diese Karten aus Kentucky geschrieben hat oder von den Philippinen? Nein, weil das war nicht seine Schrift. Und ich weiß, ich glaube, der ist ermordet worden. Also anders kann ich mir das nicht vorstellen. Du hast die Polizei dann ja eingeschaltet. Ja. Wie ist denn... Wie sieht die Polizei denn den Stand der Dinge? Naja, die haben das denn alles recherchiert, so ob er an Bord war und so. Aber das konnte niemals geklärt werden, ob er überhaupt an Bord war oder sonst was. Nichts, gar nichts. Es ist so, nothing. Also es ist gar nichts mehr. Was hast du für eine Interpretation oder vielleicht auch die Polizei, was diese Karten sollen? Damit ich beruhigt werde, damit ich da nicht hinterhergehe oder so, dass ich mich damit abfinde. Also anders kann ich mir das nicht vorstellen. Damit, falls es ein Verbrechen sein sollte, könnte man natürlich so von einem Verbrechen auch ablenken. Ja, genau. Mhm. Ja, so sehe ich das auch, weil er hat den Morgen, wir haben noch zusammen gefrühstückt und da hat er mir noch, der war immer so süß, dann hat er mir immer so Blumen mitgebracht so, und wenn er die aus dem Straßengraben gepflückt hat und die hat er mir auch noch wirklich mitgebracht und hat gesagt, ich liebe dich so und ich freue mich auf heute Abend. Und du klingst aber ziemlich, ziemlich fidel so, eigentlich müsstest du doch tief traurig und bestürzt sein. Ich bin tief traurig und bestürzt. Ja, natürlich, aber was soll ich denn machen? Ich setze meine ganze Energie ins Spiel, dass ich ihn wiederfinde. Hm. Aber ich glaube, weil das hätte... Wie kann man das machen? In welcher Form setzt du diese Energie ein? Was tust du? Ja, ich tue alles. Ich habe Privatdetektive auf ihn angesetzt. Ich habe auf den Philippinen habe ich einen Privatdetektiv. Ich habe in Amerika einen Detektiv. Das kostet auch eine Menge Geld. Ne? Aber wenn du doch sicher bist, dass das nicht seine Handschrift ist, dann brauchst du doch eigentlich in den Philippinen gar keine Detektive. Ja, aber man klammert sich an jeden Strohhalm, verstehe. Vielleicht ist er irgendwo gefangen gehalten oder ich weiß es nicht. Ich kann es dir nicht sagen, ich weiß es nicht. Und der hätte gesagt, der war so glücklich, als unser Kind geboren wurde. Das ist ja wirklich auch ein ganz bedrückenden Zustand. Wenn man so gar nichts weiß und dann auch wieder so mysteriöse Dinge, von wegen, da kommt eine Karte und dann ist das nicht seine Handschrift und das Ticket wurde gekauft, aber er ist nie angekommen. Das ist, also damit umzugehen, stelle ich mir ausgesprochen schwer vor. Das ist so scheiße. Und dann, ich möchte nur mal sagen, wenn jemand den Tom aus Rheine kennt, dass der vielleicht sich bei euch meldet. Thomas Reine, das ist ein Begriff, das weiß jeder, wer das ist. Ja. Dass sie sich vielleicht bei euch melden, könntet ihr euch dann vielleicht zurückmelden. Ich weiß nicht mehr, was ich machen soll. Also wenn wir mit unseren kleinen, bescheidenen Verhältnissen dir da irgendwie vielleicht helfen könnten, natürlich sehr gerne. Natürlich sehr gerne, Anna. Mhm. Ansonsten wünsche ich, dass auf irgendeinem anderen Weg was Konkretes herauskommt. Und das Allerbeste wäre natürlich, wenn er sich irgendwann melden würde. Ja, das wäre so. Das wäre das größte Glück, ja. Ja, dann rufe ich dich sofort an und mach dir das. Darum bitte ich sehr. Liebe Anna, die Sendung ist vorbei. Wenn wir irgendwas hören, melden wir uns bei dir. Ansonsten wünsche ich dir und deinen Kindern natürlich alles Gute. Ja, danke schön und frohe Weihnachten für dich. Und du hast ja jetzt auch bald Geburtstag, ne? Ja, genau. Das habe ich auch mal. Alles Gute wünsche ich dir. Okay. Tschüss. In der Technik, Nami Strack. Morgen sind wir wieder da. 1 Uhr Radio 1 Live, 1 Uhr wieder Fernsehen, 1 Uhr 1 Festival mit einer freien Sendung. Bis morgen, ciao.